Die Show ist für heute fast schon vorbei. Seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Jetzt haben wir es für heute fast geschafft. Ach Simon, du Armer. Nun tu doch nicht so, als wäre die Show so eine große Anstrengung für dich. Dafür gefällt es dir doch viel zu gut, im Rampenlicht zu stehen. Gib's zu. Ja, okay, stimmt schon. Klar habe ich meinen Spaß dabei. Aber du gibst dir selber auch immer erstaunlich viel Mühe, damit du möglichst gut rüberkommst. Naja, man ist schließlich seinen Fans gegenüber verpflichtet. Und davon gibt es bei dir ja nicht so viele. Das musst du gerade sagen, du. Oh, hey, siehst du? Das sind schon die Ersten. Das sind Steffi und Ronja. Klasse. Hast eigentlich recht. Lassen wir für heute das Kriegsball begraben. Morgen ist ja schließlich auch noch ein Tag. Stimmt, mir wird schon wieder was einfallen, womit ich dich gründlich nerven kann. Da bin ich ganz sicher. Aber jetzt geh mal aus dem Weg. Ich muss an die Tür. Kann doch die beiden nicht einfach so draußen stehen lassen. Oh, die haben Geschenke dabei. Juhu. Simon, was kriege ich denn eigentlich von dir? Wie unauffällig, Sally. Da musst du dich schon noch ein wenig gedulden. Okay, dann tschüss, Leute. Macht's gut. Das war's von uns. Los, Simon, jetzt drück schon endlich auf Start. So, liebe Hörer, dann würde ich mal sagen, tschüss und bis zur nächsten Kidzone-Show. Sally, Steffi, Ronja und ich ziehen uns jetzt zusammen in die neue Folge vom Magischen Dreieck rein. Halt, stopp, eins noch, Leute, bevor ihr das Magische Dreieck anhört. Auf dieser Kidzone-Show-CD gibt's wieder ein brandaktuelles Video extra für euren PC. Worauf ihr euch gefasst machen könnt? Eine brandneue Folge der Mega-Rennserie Highway 35. Also angeschnallt, den PC auf Turbo geschaltet und mitfiebern. Aber jetzt kommt erstmal das magische Dreieck. Vorhang auf, CD ab.